herzlich willkommen zum Uncast, Episode 228. Probleme gibt es genug. Ja, und das gilt nicht nur für das Thema heute, Security Key, U2F, oder wie man das auch immer aussprechen will, ja, U2F, keine Ahnung, überlasse ich euch. Ja, das, was ist damit das Problem? Da werde ich noch drauf zurückkommen. Und in den News, da haben verschiedene Firmen doch einige Probleme. Ja, auch mit der Glaubwürdigkeit manchmal. Genau. Und ja, dann gibt's natürlich auch noch wieder Community. Nicht viel diesmal, aber okay. Und natürlich die App der Woche, wie immer. Gut, ich fange gleich mal an mit dem Security YouTube 2F. Dieser ja, Sicherheitsstandard wird eigentlich definiert durch so einen kleinen USB-Key und das ist im Prinzip ein Dongle, ja, wenn man so will. Darauf ist ein Code gespeichert und mit diesen Codes kann man dann entsprechend Geräte zum Beispiel entsperren, wenn das in der Software vorgesehen ist und so weiter. Google bietet das jetzt an, das zu nutzen beim Login. Somit kann man eben komfortabler so die Überlegung seinen, ich komme gleich nochmal genauer dazu, ja, seinen Google-Account erreichen. Dabei wird eben der Key in die USB-Buchse gesteckt und dabei wird dann eben der Code gelesen, übertragen und ja, man ist sozusagen dann eingeloggt. Jetzt ist es so, dass wenn ihr da jetzt Bedenken habt und sagt, ja gut, aber diesen USB-Key, den kann man verlieren, der kann auch von jemand anders eingesteckt werden und so weiter. Ja, das heißt also, ein Passwort beispielsweise, das man sich merkt, das weiß nur man selbst, ja, aber niemand anderes. Dieser Key kann jemand benutzen, der überhaupt keine Ahnung von einem Account hat, aber den Key eben dann zum Beispiel findet. Aber hier bei Google wurde das dann auch deswegen so gemacht, dass dieser Security Key nur für dieses Two-Step-Authentication funktioniert. Das bedeutet, statt dass man mit dem Google Authenticator sich einen Code generieren lässt, den man dann zusätzlich nochmal eingeben muss, wird hier eben dieser Key, dieser Code quasi generiert von diesem Security Key. Ja, und damit kann man sich dann eben einloggen. Also, da stellt sich natürlich dann mehrere Fragen. Einmal, was ist da an, lohnt sich da der Aufwand für die, ja, für den Komfort, den man da hat, wenn das Komfort ist. Es ist ja so, dass man nach wie vor dann eben seinen Code, seinen normalen Code eingeben muss, sein normales Passwort, und das eben nur eine zusätzliche Sicherheit ist für die Leute, die das Two-Step Authentication benutzen. Ist es eben jetzt, sagen wir mal, nicht, meiner Meinung nach, nicht so viel Erleichterung. Ja, gut, es entfällt natürlich hier, man kann eben sein Handy, man muss sein Handy nicht einschalten, Google Authenticator starten, dann ist der Code allerdings gleich da. Den muss man eingeben. Ich glaube, es ist ein sechsstelliger Code, also es ist auch noch überschaubar. Und dann kann man sich einloggen. Hier ist dann, wenn die Abfrage kommt, steckt man diesen USB, diesen U2F Security Key ein und dann wird dasselbe quasi gemacht. Also ihr seht schon, es ist ja, also die Erleichterungen sind marginal. Ja, und ja, es bleibt übrigens auch so die Möglichkeit, dass andere Systeme diesen Key auch anders benutzen. Das heißt, zum Beispiel könnte man durchaus sich mit diesem Key komplett in eine Seite einloggen oder in den Dienst oder in ein Gerät entsperren. Ja, das alles wäre theoretisch möglich. Eben aber mit der Gefahr, dass das dann eben jeder machen kann, der diesen Key eben besitzt. Übrigens, auch noch interessant, sehr interessant finde ich für Leute, die in die USA fliegen. Ich hatte es schon mal gesagt, in den USA hat es vor kurzem einen wegweisenden Gerichtsentscheid gegeben, bei dem zwar dem Passwort zugestanden wird, dass da der Betreffende das Passwort nicht verraten muss, aber solche Keys, alles was also physische Sperren sind, die muss der Benutzer herausrücken. Ihr könnt also dazu gezwungen werden, den Key herauszurücken, und damit kann dann entsprechend, könnte man dann entsprechend das Gerät entsperren, sofern das eben dann tatsächlich alleine dafür ist. Also für was die Sicherheit anbetrifft, ist es natürlich für USA-Reisen hier genau das Gegenteil. Also auf Hardware-Keys verzichten, dann ist es sicherer. Man kann zum Beispiel da eben, wie gesagt, nicht dazu gezwungen werden, den Code herauszugeben. Das Gerät wird natürlich beschlagnahmt, ist klar. Allerdings ist da auch die Sache, da gab es zwar jetzt diesen Gerichtsentscheid, aber sind wir mal ganz ehrlich, zum Grenzposten oder einen Polizisten in den USA das zu verweigern, das wäre dann natürlich schon, die würden sich den Key auch notfalls mit Gewalt nehmen, ja. Das ist auch ganz klar. Also das muss man auch sehen. Da kommen wir dann zum nächsten Problem. Zwar ist ein Passwort auch kein Schutz davor, denn auch das kann ja mit Gewalt sozusagen erpresst werden, ja, von Kriminellen. Aber auch hier ist es natürlich noch einfacher, an diesen Key heranzukommen für solche Leute, ja, für Kriminellen. Also physisch ist da das Problem. Also ihr seht, es hat jede Menge auch Kontra, dieses System. Positiv wäre natürlich in einer perfekten Welt, wo die genannten Punkte nicht der Fall wären, ja, nicht passieren würden. Ganz klar, dass hier natürlich ganz andere Passwörter oder Sicherheitsmechanismen, will ich mal fast sagen, gespeichert werden können, während man sich hier vielleicht, wenn man sehr vorsichtig ist, vielleicht ein 22, 23, 24 Zeichen großes Passwort, zufällig generierte Zahlenfolgen mit Sonderzeichen, Buchstaben, groß, klein, ja, gemacht ist. Das wäre der Idealfall. Und man sich das dann auch tatsächlich noch merken kann. Das wäre schon okay. Aber im Gegensatz dazu kann natürlich dieser Key, könnte kilobyteweise große Schlüssel speichern, die also schon von der schieren Länge her extremst sicher wären. Ja. Deswegen muss man auch da schauen, natürlich hätte es einen riesen Plus an Sicherheit, wenn eben in der Praxis da diese physische Greifbarkeit nicht vorhanden wäre. Wie das dann im Endeffekt gelöst wird, ich meine, alle sind sich irgendwie einig, das Passwort muss weg. Oder das Passwort wird verschwinden. Das ist ein großes Problem für viele Leute und das hält auch viele Leute von neuen Diensten sogar zurück, weil sie sich ein neues Passwort ausdenken müssen. Das ist kein Witz. Es ist in der Tat so. Aber ich denke, dass eine reine Hardware-Lösung, wie in diesem Fall hier, nicht unbedingt so ein Passwort komplett ablösen kann oder sollte. Ja, und es muss natürlich auch von dem entsprechenden System auch unterstützt werden. Das heißt, es ist jetzt ein großer Schritt, dass Google beispielsweise mit diesem UTF-Key die Two-Factor-Authentication da machen kann, ja, Two-Step-Authentication. Das ist ein großer Schritt. Aber bei vielen anderen Firmen sieht es eben auch anders aus und da wird sich auch erst noch zeigen, welches System sich überhaupt dann letztendlich durchsetzen, wie vor allem. Ein anderer Ansatz übrigens geht Live-Ensure, ja, Real Authentication nennt sich das, mit dem Versprechen, keine Passwörter, keine Tokens, keine biometrischen Daten, einfach nur Authentifizierung für echte Menschen. So der knackige Werbespruch, ja. Goodbye Passwords. Ja, das Problem ist hier, also zunächst mal sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ja, und da fängt es natürlich an, wie funktioniert denn das System? Ja, hier sollen also verschiedene Daten herangezogen werden, die da einfließen, ob man sich mit einem Gerät identifizieren kann oder nicht. Ja, Gewohnheiten sollen dabei berücksichtigt werden. Das ist sehr interessant. Ja. Und eben ja, das Gerät von wo, also auch location-based wird da mit einbezogen, location-based Services. Das heißt zum Beispiel, wenn man eben jetzt zum Beispiel sich in dem Bereich auffällt, wie das Handy dann zum Beispiel eben vorgibt, ja, schwebt, ja, also hier sagen normal, das Handy sagt, man ist jetzt hier in New York, ja, in der Nähe vom Central Park und loggt sich da jetzt in der Seite ein. Gut. Wenn jetzt aber jemand sich in der Seite einloggen möchte über dieses System und sagen wir mal ein geklontes Handy oder ein Fake-Handy würde die Position melden von ganz woanders, dann würde das nicht funktionieren. Ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, das alleine wäre natürlich auch angreifbar. Ja. Aber da stellt sich eben die Frage, wie genau im Einzelnen funktioniert es, welche Dienste werden da denn genutzt, wie arbeitet der Algorithmus und das ist eben auch wieder ein Problem, denn das ist hier relativ undurchsichtig. Man will ja auch nicht enden dann auf einmal irgendwo und man kann sich gar nicht einloggen. Ja? Das wäre natürlich ganz, ganz schlecht, nur weil vielleicht das dies oder das nicht richtig klappt. Ja. Also hier ist auch der Ansatz sehr gut, nur muss da eben auch das Problem gelöst werden, auch wie oder welche Firmen unterstützen das. Da wird dann so ein Mesh-Up-System angeboten, das man relativ leicht in seine Seite integrieren kann, via JSON-API, ja, und nur das muss eben gemacht werden. Und ist bei diesen vielen Systemen, ja, und überhaupt fraglich, wie viel Nutzer dann auch dieses so ein System anzieht, dann kann eben auch das zu einer Schwierigkeit werden. Also ich denke, das dauert noch eine ganze Zeit lang, bis da so ein Dienst wie Live Ensure, wenn überhaupt, interessant wird. Weil, wo soll ich mich denn anmelden mit Live Ensure? Also bei Google geht's mal nicht, bei Twitter geht's auch nicht. Tja, also was bleibt denn da noch groß? Ja, ich gehe ja nicht auf eine Seite, weil die sich mit Live Ensure, weil man sich da anmelden kann. Ja, Amazon geht auch nicht. Und. Also das ist einfach das generelle Problem. Naja. Nehmen wir mal an, das wird also auch gelöst und so Systeme würden dann auch funktionieren. Bleibt dann immer noch die Frage, wie transparent ist das Ganze? Und ich glaube, das ist ein Punkt, den darf man nicht so leicht hier vergessen. Gut, ich mache mal weiter mit den News. Da wird sicherlich noch einiges darüber zu sagen geben, wenn die Dienste dann auch tatsächlich aktiv werden. Momentan ist das Passwort also konkurrenzlos immer noch, ja, auf jeden Fall. Und Amazon, ja, ich fange heute mal schon wieder mit Amazon an. Ja. Und warum? Ist ganz klar, Amazon hat jetzt auch in Europa unbegrenzter Fotospeicher. Habe ich das nicht irgendwie schon letzte Woche gesagt? Haha, da muss ich gleich mal gucken, ne? Irgendwas war doch da. Irgendwas war doch da. Ach ja, nein, genau. Also in den USA gab es eben unbegrenzten Foto-Webspace für alle Prime-Kunden und das wurde jetzt auch in Europa wahrgemacht. Also ab sofort Amazon Cloud Drive, unbegrenzt Speicher für Fotos, wenn man Prime-Kunde ist. Und so langsam muss Google, finde ich, aufwachen. Ja, ich habe das schon kritisiert. So ganz nachvollziehen, warum eine Firma wie Google immer noch Beschränkungen hat beim Speicherplatz für Fotos, weiß ich nicht genau. Selbst Flickr bietet 1 Terabyte für Fotos in der Originalauflösung. Das Argument, was bei Google Plus Fotos alias Picasa oft genommen wird, ja, dass ja Bilder bis 2048 Pixel Größe auf einer Seite kostenlos sind. Ja. Und das kostenlos, unbegrenzt sind, so meine ich, ja. Das ist aber eben 2048 Pixel auf einer Seite, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Jedes Handy macht größere Fotos und wenn man dann zum Beispiel die Fotos archivieren will, dann ist das eben viel, das ist eben zu wenig. Man möchte das ja in der Originalauflösung archivieren und nicht etwa jetzt hier in der runtergerechneten Auflösung. Das geht ja gar nicht. Selbst für das Einbinden von Bildern wird's langsam, aber sicher eng. Im Moment ist es zwar noch problemlos. Also ich meine, wer hat schon Bilder größer als 2048 Pixel verlinkt auf seinen Webseiten? Höchstens Fotografen. Ja. Noch. Ja, aber auch hier wird heutzutage zum Beispiel in den Social Networks auch geradezu diese Qualität gefordert von den Nutzern. Also da möchte man schon ordentliche Bilder sehen. Sonst hakelt's gleich eben schlechte Bewertung oder gar keine Bewertung, ja, nix plus eins, ne? Wenn das Bild eben so grauselige Auflösung hat, so ist es. Und das wird sich in der Zukunft halt eben noch verstärken. Und dann hat man eben auch Geräte, die hochauflösende Bilder machen und dann soll man sie speichern eben in der kleinen Auflösung. Also muss man zahlen sozusagen, um dann irgendwann mehr Webspace zu bekommen. 15 Gigabyte sagen einige natürlich, ja gut, das ist ja so viel, aber also, so viel ist es gar nicht, wenn man viele Bilder macht, ja, und mit einer guten Kamera, das heißt mit einer mittelmäßigen Kamera eigentlich, ja, Kompaktkamera, ja, 12, 16 Megapixel Standard, ja, dann wird der Speicher doch schon recht schnell verbraucht. Wenn man dann noch darauf achtet, auf die Qualität, zum Beispiel die JPEG-Kompression, also auf ein Minimum setzt, beziehungsweise auf ein Maximum, je nachdem, wie man das sehen will, also JPEG 100% Qualität, dann sind die Bilder dann auch gleich ein paar Megabyte größer und somit kommt dann eben schnell was zusammen. Ja, ganz schnell. Ja, also die 15 Gigabyte sind dann eben recht wenig. Wie gesagt, Flickr bietet 1 Terabyte Speicher. Aber auch da sage ich natürlich, warum macht man denn überhaupt so eine psychologische Schranke? Warum sagt man nicht einfach unbegrenzt? Die meisten werden 1 Terabyte so schnell nicht erreichen. Und die, die davon ausgehen, dass sie das erreichen, ja, die nutzen dann eben das nicht, den Dienst. Ja. Und die Leute spricht jetzt Amazon wahrscheinlich an. Gleich vorneweg, also die Software und die Präsentation von den Bildern ist meiner Meinung nach in keinem Fall für jetzt professionelle Bilder Sammlungen geeignet, ja. Also da würde ich auch schon eher das Google Plus Fotos empfehlen. Das hier hat mehr so diesen Anschein nach einem Urlaubsfotoalbum. Ja, ist nun mal so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo man sich dann überlegt, ja Mensch, ich könnte das doch als Archiv da nutzen, wenn das ja dabei ist. Ja. Ja, die Tatsache, dass es eben eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon braucht, lässt halt aber auch das Argument dazu, ja, das ist es ja auch gar nicht kostenlos. Ja, das ist nun etwas schwieriger, weil ja Amazon Prime schon viele Dienste beinhaltet. Ja, also ich habe zum Beispiel Amazon Prime wegen den Paketen eigentlich ursprünglich mal genommen. Ja, das heißt, dass ich auch Sachen kostenfrei geliefert bekomme, auch wenn die unter 20 Euro sind. Und das rentiert sich. Selbst für 50 Euro rentiert sich das. Also es müsste schon deutlich mehr sein, ja. Bei mir beispielsweise, also wo ich dann sagen würde, ja, okay, jetzt wird also, wenn ich das einzeln bestelle und einzeln zahle, die Versandkosten, dann wäre das nicht so teuer wie der Prime-Zugang. So, und dann gibt es eben auch noch den Video-Prime-Zugang, ja, und jetzt eben diesen Cloud-Speicher. Zugang für Fotos unbegrenzt, und da kann man das eben nicht mehr so leicht splitten. In den USA gibt es sogar noch einen Amazon Music Zugang. Er hat zwar nicht bei weitem nicht so viel Titel im Angebot wie die Streaming-Anbieter beispielsweise, aber immerhin, ja, immerhin. Also ihr seht schon, da wird ein ganzes Paket geschnürt, und man kann das Paket nicht so ganz einfach aufreißen. Ja. Da müsste man natürlich fragen, ja, für wie viel monatlich kriege ich denn unbegrenzt Speicherplatz für meine Fotos? Und dann muss man bei Google eben sagen, gar nicht. Ja, gar nicht. Also selbst wenn ich jetzt bereit wäre, also wenn ich jetzt mal anteilmäßig sehe, Amazon Prime, Pakete, Filme, Serien und eben dann die Fotos, dann würde ich dem Foto vielleicht 10 Euro, ja, nee, noch nicht mal, also, aber ist immer mal groß, ich sag mal 10 Euro dafür zahlen, unbegrenzt Fotospeicher, 10 Euro. So, für 10 Euro im Monat bekomme ich aber bei Google eben keinen unbegrenzten Speicherplatz, sondern gerade mal 1 Terabyte im Monat. Also das, was ich bei Amazon, das, was ich bei Flickr kostenlos bekomme für meine Fotos. Ihr seht, wo das Problem liegt. Ja. Also, da muss Google nacharbeiten, sonst verlieren sie etwas an Boden. Ja, es gibt schon einige Cloud-Anbieter, die für 14, 15 Euro im Monat unbegrenzt Cloud-Speicher anbieten, nicht nur für Fotos, sondern für alles. Auch das ist eine Sache, die man gerne hier vergisst. Naja, gut, jetzt lang genug darauf rumgeritten. Ich habe mich mit Pipo in Verbindung gesetzt und habe nachgefragt, wie es denn aussieht mit den Pipo T9 Tablets und Tablets vor dem T9, und habe dann leider die Antwort bekommen, was aber zu erwarten war, dass momentan kein Lollipop Android 5 für die Pipo Tablets geplant sind, die eben modellweise vor und gleich mit dem Pipo T9 kamen. Also leider einen kleinen Dämpfer, aber wie gesagt, das habe ich auch so nicht anders erwartet. Muss man durch. Die Stellungnahme ist eigentlich eindeutig. Heißt zwar nicht, dass es niemals geben wird, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Thema können wir wohl abhaken. Ja, Google Play Services Updates sorgt für mehr Stabilität. Bei mir funktioniert jetzt wieder einiges besser. Ich habe ja berichtet darüber, dass seit kurzem mein Gerät dauernd abstürzt. Ja, das war so schlimm, dass es mal innerhalb von 2 Stunden zweimal einen kompletten Reset gemacht hat. Und also richtig heiß geworden ist. Das bedeutet eben, da war durchaus was am Werk. Und ich hatte ja die Play Services in Vermutung, in Verdacht, ja. Und diese Vermutung wurde offenbar bestätigt, denn nach dem Update von den Google Play Services jetzt hatte ich bisher, ja, dreimal auf Holz geklopft, toi toi toi, keinen Absturz mehr. Also gehe ich davon aus, dass es, wie ich vermutet habe, damit zusammenhängt. Die Google Play Services haben sich schon in der Vergangenheit oft als problematisch entpuppt. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil das ein System ist, wo eben auf den verschiedensten Geräten laufen muss und eben einfach so gepusht wird. Und hier, sagen wir mal, mit der eventuellen Firmware der Hersteller eben Schwierigkeiten geben kann, ja, also in Konflikt geraten kann. Auf jeden Fall läuft die neue Version 6.5 deutlich besser bei mir jetzt wieder. Was immer noch nicht läuft, und das ist leider ein ganz großes Problem, aber auch da ist vielleicht bald Besserung in Sicht. Maps stürzt nach wie vor bei mir ab, die Version 9.0. Seit diese Version geupdatet wurde, kann ich Maps quasi nicht mehr richtig benutzen. Also innerhalb von kurzer Zeit stürzt Maps ab. Beim Scrollen auf der Karte, beim rein rauszoomen passiert es manchmal. Ganz rekonstruierbar ist es zwar nicht, aber ich brauche nur so ein, zwei, ach, noch nicht mal, also maximal eine Minute, ja, brauche ich da drin was zu machen, was zu suchen, was zu verschieben, und dann stürzt ab. Ja. Und zwar komplett, also nicht, dass man hier noch eine Auswahl hat, was man machen kann, sondern einfach die App wird auch gleich im Hintergrund geschlossen, ist also ein Totalabsturz der App. Sehr, sehr nervig und schade. Google hat meiner Meinung nach momentan ein paar kleine Qualitätskontrolle Probleme. Ich kann es zwar nicht vorwerfen bei der Vielzahl unterschiedlicher Geräte, aber naja, gut, auf den Nexus-Geräten sollte sowas normalerweise nicht passieren, passiert aber trotzdem auch. Ja. Auch da gibt es sehr viele Schwierigkeiten, dafür habe ich natürlich kein Verständnis, wenn sich so viele Leute beschweren, aber auch da gilt natürlich, was wurde vorher auf dem Gerät installiert, was läuft gerade im Hintergrund, wo beißt sich das mit was, ja, das ist nicht ganz einfach für die Entwickler, das herauszufinden, von daher muss man natürlich ein bisschen Verständnis haben, aber Fakt ist, ich brauche, oder ich will an Google Maps, das geht, auch wenn ich hauptsächlich OSM End Maps benutze, manchmal, gerade wenn ich etwas suche, ist die Google Maps Suche dann doch viel besser, nur das nützt mir nichts, wenn das abstürzt und ich das trotzdem nicht nutzen kann. Schade. Vielleicht gibt's da aber bald Abhilfe, denn Google Maps 9.1 Update ist im Kommen, weil ich habe noch die 9.0 jetzt drauf. Vielleicht wird's damit bald mit den Abstürzen auch besser. Ich hoffe es natürlich. Hier sollen ja ein paar kleine Sachen werden noch eingeführt, für uns eigentlich kaum interessant. Aber es werden natürlich dann auch wieder ein paar Bugfixes folgen, und deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig. Es geht hauptsächlich um die APIs, was da wieder gemacht wurde, erneuert wurde, aber eben, wie gesagt, auch ein paar Bugfixes. Ich hoffe, dass da dann der entsprechende Bug beseitigt ist, dass eben Google Maps auf manchen Geräten permanent abstürzen lässt. Gut. WhatsApp End-to-End Encryption. Das war das, was man die Woche über in den Schlagzeilen besonders häufig gelesen hat. Android Central schreibt sogar, ich habe normalerweise sehr viel Respekt vor Android Central, hier sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wie ich finde, schreibt, das wäre die sicherste App für Android jetzt. Und das ist natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ganz klar, es ist nicht die sicherste App, weil der Quellcode von WhatsApp nicht offen liegt. Das heißt, es gibt zwar eine End-to-End-Encryption, aber was vor der Verschlüsselung passiert, das kann gar nicht kontrolliert werden, das weiß man gar nicht. Von daher ist das auch meine alte Prämisse, kein Open Source, keine Sicherheit. Ganz einfach, WhatsApp würde ich so nicht vertrauen, auch nicht, wenn es End-to-End-Encryption hat. Ja, wenn ich nicht weiß, was das Programm vorher macht. Und das kann ich auch nicht nachvollziehen. Von daher zu sagen, das wäre sicherer als TextSecure, das halte ich für vollkommen daneben. Zumal WhatsApp genau diesen Mechanismus von TextSecure nutzt, aber eben nur den Part für die Verschlüsselung. Ja? Der Rest ist eben dann doch nicht Open Source. Ja? Das Protokoll für die Verschlüsselung, ja. Ja. Und der Teil für die Verschlüsselung, ja. Aber, der Rest eben nicht. Und damit kann man auch nicht sagen, dass das ein per se sicheres Programm ist. WhatsApp-Verschlüsselung, also, naja. Im Prinzip ist das übrigens die Verschlüsselung auch, was auch genutzt wird von Xabber beispielsweise, ja, was ich ja nutze. auch. Und da liegt halt der Quellcode offen, komplett. Das sieht das natürlich schon besser aus. Auch dieses Text Secure, da es ja Open Source ist schon deutlich besser. Allerdings hat das einen zentralen Server, was ich wiederum nicht gut finde. Denn dann brauchen die Angreifer, eventuelle Angreifer, brauchen ja nur auf sich auf einen Server zu konzentrieren und den dann quasi unter Kontrolle zu bringen, und dann sind alle Nachrichten eben wieder ja, korrumpiert sozusagen, während die Angriffe von anderen Programmen, von freien XMPP Java Programmen eben dann sich auf alle möglichen Server ausdehnen können, und da müsste dann also schon gezielt jemand den Server, wo man selbst angemeldet ist, eben angreifen. Ja, und das ist dann auch wieder ein zusätzlicher Schutz, sage ich mal. Gut. Also, WhatsApp mit Verschlüsselung, mich überzeugt es trotzdem nicht. Ist auch kein Grund für WhatsApp zu benutzen. Aber okay, trotzdem, eins muss man sagen, gut finde ich trotzdem, dass auch es bei Facebook, WhatsApp gehört ja zu Facebook, in diese Richtung geht mit Verschlüsselung. Das kann man nie als negativ empfinden. Ja, eben angesprochen, beispielsweise das Xabba, das haut mir ja die Notifications um die Ohren. Das soll auch so sein, weil da die wichtigsten Nachrichten drüber kommen bei mir. Da gibt es eben Programme wie zum Beispiel das Notification Center für die Pebble. Ja, damit eben die Pebble auch die Nachrichten übermitteln kann und anzeigen kann. Standardmäßig passiert das eben hier so nicht. Da gibt es nur von bestimmten Programmen. Gab's nur, denn es gab ein riesen Update von der Pebble-Software, und angeblich können jetzt alle Notifications also angezeigt werden, übertragen werden an die Pebble Watch. Ich habe es ausprobiert, bei den meisten funktioniert es auch. Obwohl ich die Programme auswählen kann, obwohl ich so ein Programm auswählen kann, hat aber einiges nicht geklappt, beispielsweise Jabber. Ja, Xabber. Diese App konnte mir keine Nachricht drauf zaubern auf die Pebble Watch, weil eben, ja, weil, ich weiß es nicht, aber mit der Originalsoftware, mit der Pebble Software geht es nicht. Also musste ich weiterhin das Message Notifications oder nein, Notification Center for Pebble, ja, ein Drittanbieter-Software, installiert haben. Die hat allerdings auch ja viele neue Funktionen hinzubekommen. Ich habe das ja auch schon gesagt. Da kann man jetzt wie bei Androidware übrigens Messages auch so also ich sag's mal, dismiss, ja, also akzeptieren, beziehungsweise dann eben wegdrücken, ja. Man kann auch darauf antworten über die Watch, ja, und auch löschen. Beispielsweise, wenn eine Mail kommt, dann kann ich hier sehen, also dismiss from phone, dann verschwindet die Benachrichtigung, die Notification auch aus dem Gerät, also am Telefon. Oder nur auf der Pebble, dann bleibt die im Telefon sichtbar als neue Nachricht, aber in der Pebble nicht mehr. Oder ich gehe dann auf Reply, dann startet bei mir hier der Mail-Client dann ein Reply, und ich könnte gleich anfangen zu tippen, das ist natürlich Schwachsinn, klar. Und ich kann sie auch hier gleich löschen, wenn ich sehe, oh nein, jetzt schon wieder der Newsletter, zack, zack, zack, delete, und dann ist es gleich weg, auch vom Handy. Ja, super. Es freut mich sehr, dass es so unkompliziert geht. Bei den SMS zum Beispiel kann ich auch antworten, und bei Hangout-Nachrichten kann ich auch antworten, so mit Standardantworten, die ich vorher eben eingegeben habe, zum Beispiel alles klar, bis gleich, zack, und dann kann ich die Antwort eben auswählen, und dann sendet er die direkt auch mit der Pebble. Sehr gut. Also von daher hat das Notification Center for Pebble ein riesen Update erhalten und viele, viele neue Funktionen, die bisher eigentlich Android Wear vorbehalten waren, auf die Pebble integriert. Während dann die Original Pebble Software ebenfalls ein Update bekommen hat und jetzt im Prinzip das kann, was das Notification Center vorher konnte. Vor dem großen Update. Also hat das Notification Center weiter die Nase vorne. Vom Namen leben. Ja, das kann Nokia. offenbar noch ganz gut. Komischerweise, dein Name soll ja verschwinden irgendwie. Soll ja durch Microsoft ersetzt werden, tatsächlich. Ja. Dennoch kommt jetzt ein Nokia Tablet raus. Ja, und für einige kam das relativ überraschend. Was ist dazu zu sagen? Optisch, naja, ja, okay. Ja. 7,9 Zoll 4 zu 3 Zoll Display mit 2048x1536 Bildpunkten Auflösung. 4 zu 3 scheint also auch bei Nokia ein Thema zu sein, nicht nur bei dem Google Nexus 9. Ja. Einige hassen das wegen Filmen, die dann Balken haben. Ein 2,4 GHz Quad-Core Atom 64-Bit-Prozessor, also Intel-Prozessor, das ist bemerkenswert. Ja. 2 GB Speicher, also Hauptspeicher, 32 GB interner Speicher, 8 Megapixel Kamera und 5 Megapixel Front-Facing-Kamera, das ist gut. 5300 mAh Akku sollte also auch einigermaßen halten, dann von der Laufzeit her. Akkulaufzeit und 6,9 mm dick, also sehr, sehr dünn eigentlich. Während einem die Daten jetzt eben bis auf den Atom-Prozessor jetzt nicht aus den Socken hauen, gut, der Atom-Prozessor ist halt sehr schlecht einzuschätzen momentan, ne? Ist es aber eben sehr faszinierend, dass vor allem dieses Tablet eben unter dem Namen Nokia herauskommt. Das hat mich doch sehr, sehr verwundert. N1 heißt übrigens das Tablet dann auch. Hier ist auch ein Artikel verlinkt mit einem kleinen Präsentationsvideo natürlich. Ja, im Januar soll es soweit sein, Januar 2015, da soll es dann herauskommen. Ob das Nokia-Tablet mit seinem Namen gut ankommt, weiß ich nicht. Android One. Ja, das ja für die aufstrebenden Märkte, ja, um es mal so direkt zu übersetzen, positioniert war, ist nicht so gut gestartet, wie offenbar erwartet wurde. Ja. Warum? Da rätseln jetzt noch die Experten. Einige behaupten, es sei deswegen so, weil in diesen Gebieten eben wenig Internetabdeckung herrscht. Das halte ich aber nicht ganz so viel zutreffend, weil immerhin 8 Millionen Smartphones wurden nach Indien geschickt, aber nur 2,5% sind Android One-Geräte. Das heißt, da wäre schon noch einiges an Luft gewesen, ja, nach oben hin. Also die Android-One-Geräte sind ja die günstigen Androids, die aber technisch trotzdem noch vernünftig sind und auch von Google genau kontrolliert werden, dass da ein gewisser Qualitätsstandard vorhanden ist. Ja, warum jetzt das so schlecht ankommt, da könnte man auch die Carrier verantwortlich machen, denn ich habe an anderer Stelle gelesen, dass viele Carrier gar keine Android One-Geräte im Angebot haben und auch nicht vorhaben, diese reinzunehmen. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht wollen die das Billigheimer-Image nicht aufkommen lassen. Was ich denn auch in Indien gibt es durchaus ja solche Probleme, dass eben Leute sich nicht in eine Schublade stecken lassen wollen und wenn die dann beim Billigstanbieter sich ein Handy holen, ist es zwar eins, aber wenn die dann Geld genug haben, dann wollen die nicht mit den Billigstanbietern in einen Topf geworfen werden. Das ist leider so. Ja. Aber ob das jetzt letztendlich der Grund ist, weiß ich nicht. Es könnten auch Vertragsschwierigkeiten sein mit Google oder mit den Herstellern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist schon ein Problem und das ist auch einer der Gründe, dass die Geräte eben gar nicht verfügbar sind bei vielen Anbietern. Das finde ich eben doch sehr hinderlich, wenn man ein Android-Gerät kaufen will und es gibt keins, oder Android One, und es gibt keinen Anbieter, der das hat, kein Netzbetreiber. Ja, das ist durchaus ein Problem, oder? Nur mal so. Ja, Lollipop kommt aber auch für die Android One-Geräte. Das sollte doch zumindest mal die Leute ermutigen, so ein Android One zu wollen, auch wenn man es nicht kriegt. Ja, es ist erstrebenswert, denn auch wenn das die günstigen Android-Geräte sind, so wurde doch klipp und klar jetzt von Google gesagt, ja, hier Android One-Geräte bekommen Lollipop, und zwar bis zu Ende Januar 2015. Und das ist ja auch mal eine Aussage. Das kann Google deswegen machen, weil ihnen alle Android One-Geräte hardwaremäßig genau spezifiziert sind bei Google, und daher weiß Google, was möglich ist und was nicht und wo es funktioniert und wo nicht. Und deswegen auch die Aussage, ja, Android One-Geräte sind ja mehr als eines, ne? Die können, also die bekommen Ende Januar 2015 das Lollipop. Und auch, und genau sowas könnte vielleicht auch eben dann das Problem noch mit sein bei den Carriern, weil die wollen ja die Kontrolle haben, und wenn da Google kommt und sagt, ne, also hier, so und so wird das gemacht, dann sagen die, Moment mal, wie es gemacht wird, bestimmt immer noch der Carrier. Einige sind da sehr hochtrabend, ich weiß nicht, wie das in Indien ist, in den USA jedenfalls, lässt sich Verizon mal überhaupt gar nichts sagen, was da gemacht wird und was nicht. Ja. Ausgerechnet die Play Edition, weil wir schon von Lollipop schon die ganze Zeit reden, ja. das halte ich auch für ein Problem. Ja. Ausgerechnet die Play Edition vom HTC One M8 bekommt erst später das Lollipop Update. Ui, ui, ui, ui, ui. Also die Google Play Edition bekommt es nach der normalen, nach dem normalen HTC M8. Das dürften viele, die jetzt hier die Google Play Edition gekauft haben, auf die Palme treiben. Ja. Und ich kann es natürlich auch verstehen, da kauft man sich ein Gerät, weil man denkt, man bekommt die neuesten Updates immer zuerst, und dann stellt fest, dass man das sogar erst nach dem regulären Produkt von HTC bekommt. Wow, das ist schon nicht so gut. Ja. Angeblich ist es deswegen der Fall, weil die Software einen neuen Ansatz brauchte eben. Ja. Das habe ich, also tut mir furchtbar leid, aber das heißt einfach nur, die HTC-Entwickler haben erstmal der Play Edition den Stinkefinger gezeigt und wollten zuerst die Sense-Version von Lollipop fertig bekommen, bevor sie die Nicht-Sense-Version hier abwinken, ja, auf ihr Gerät. Also das ist mal wirklich wieder, nicht gut, nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ob das so die richtige Vorgehensweise war. Updates gibt's auch bei SwiftKey, und das letzte hat einen großen Geschwindigkeitsschub bewirkt. Also ich weiß natürlich nicht, es ist ja immer alles so subjektiv, wenn ich dann lese, oh, ist verbessert worden, ist jetzt schneller, die Tastatur poppt schneller auf und ist schneller tippbereit. Ja, und dann ruft man das auf und oh ja, oh ja, oh ja. Aber es könnte sein, dass es vielleicht gar nicht in Wirklichkeit oder kaum schneller ist. Ja, also es kommt einem schneller vor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, was auch im Update geschrieben wird, als Verbesserung. Und wenn ich mir das jetzt hier so angucke, ja, es geht ratzfatz. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt gleich so sagen, dass das generell jetzt schneller ist, ja, also naja, also ich kann's ja nicht sagen, vielleicht auch, weil das Gerät an sich hier ziemlich schnell ist und ich da eben wohl kaum Unterschiede so feststellen kann noch. Aber es bringt auch noch weitere Verbesserungen, zum Beispiel 12 verschiedene neue Sprachen, ja, alles natürlich wunderbare Sprachen, die wir alle täglich brauchen, ja. Nein, hier natürlich nicht, aber immerhin. Punjabi, das ist doch mal was. Also auch für die Android One-Geräte dürfte das jetzt sehr, sehr interessant sein, SwiftKey. Ja. Jetzt schön mit Punjabi. Gar nicht übel. Nein, meine ich jetzt wirklich so. Ja. Nur eine Sprache wird immer noch vermisst, und ich glaube, ich weiß, woran das auch liegt, wegen dem Lexikon, aber Japanisch müsste jetzt wirklich mal drin sein, und das ist jetzt kein Witz. Das bräuchte ich zum Beispiel tatsächlich. Bisher muss ich dann die Sachen entweder am PC schreiben, ja, oder eben über Google Translate, was natürlich bei den Translates, also naja, vergessen was, dann müsst ihr lieber selbst eintippen. Aber rein die Zeichen eintippen geht eben schon nicht. Ja. Und das ist sch schlecht. Bei Swift geht jetzt 81 Sprachen, aber kein Japanisch dabei. Also das ganz so nachvollziehen kann ich das nicht, weil der japanische Markt ist ja auch jetzt nicht so klein. Zumindest größer als Bengali oder was weiß ich hier, was noch andere Sprachen, Sanskrit oder irgendwas da. Gut, Google Play Music integriert YouTube Music Key. Das, was ich auch schon vermutet habe, was abzusehen war, jetzt eigentlich offiziell bestätigt. Mit der Google Play Music App kann man nun auch direkt auf YouTube Videos zugreifen. Und also man kriegt gezeigt, wenn da zum Beispiel für einen gesuchten Titel oder für einen Titel, den man eben in seiner Bibliothek hat, ein YouTube-Video vorhanden ist. Und man kann das dann auch direkt in der Music-App abspielen lassen. Also beides kommt jetzt so ein Stück zusammen, wie erwartet. Ich denke, das wird auch noch eine Zeit lang so gehen. Und irgendwann gibt es dann eben nur noch eine App vorbei. Ha! Bei Google bin ich mir da nie so sicher. Ja. Bei Messaging haben wir auch alle geglaubt. Ja, jetzt gibt es bald nur noch eine Messaging-App, Hangouts und so. Ja, da läuft dann alles drüber und ja, jetzt haben wir auf einmal drei Messaging-Apps, ja, furchtbar. Super, ne? So, das war's von den News. Jetzt komme ich noch zu zu der Community-Sache. Und zwar, der Matt Spike hat geschrieben, was geschickt. Fire TV, Chromecast, nein. Zotac Z-Box mit Lenovo-Fernbedienung, dazu Windows 7, HD, USB-TV-Karte und alles läuft. Ha! Yep. Stimmt. Und da gibt es auch gleich noch einen Kommentar dazu vom Olaf. Ja, nicht schlecht. So eine ähnliche Lösung hatte ich auch mal am Laufen. Ich würde mir aber trotzdem einen Google Player wünschen, mit dem ich das Ganze weniger aufwendig und eleganter realisieren könnte. Ja. Auch ich habe tatsächlich sowas schon gemacht mit einem also dedizierten PC, ja, allein für den TV-Empfang. Und für so Multimedia-Sachen, ja, eingerichtet. Da habe ich sogar mit aufgenommen, ja, weil ich ein HD PVR habe. Ja. Und ja, alles eigentlich soweit okay. Hat klar, funktioniert alles. Ja. Und man kann ja dann alles, was man am normalen PC machen kann, kann man eben auch dann am TV sehen. Also im Prinzip, egal welches Videoformat, Musikformat, alles funktioniert. Ja, von FLAC bis WebM, alles kann angezeigt werden, was der PC eben kann. Super. Das Problem ist tatsächlich eben die Einfachheit, ja, von der Wartung, Installieren, Bedienung und so weiter. Der Zotac ist natürlich da speziell dafür geeignet, und auch mit der Fernbedienung ist es okay. Aber es gibt eben da ein paar kleine Probleme auch da zu bewerkstelligen oder zu lösen. Und da bin ich mir halt nicht ganz so sicher. Schon alleine die Aussage, Windows 7 für TV zu schauen oder zu streamen, da das wäre zum Beispiel für mich nicht mit mir nicht kompatibel. Ja, also das geht schon mal nicht. Ne? Wie gesagt, ich hatte es mal gemacht, aber eben weil es zu viel Aufwand war, immer, sei es jetzt alleine, weil ich schon den Rechner booten muss. Das dauert mir schon viel zu lange, wenn ich was im TV gucken will, dann muss es zack gehen. Ja, ruckzuck. Da will ich nicht erst noch booten und dann warten müssen oder irgendwas. Das muss sofort verfügbar sein. Und wenn man dann sieht, die Streamingboxen, wie einfach die gehalten sind, zum Beispiel das Fire TV oder der Chromecast, ja, von der Benutzung her, auch der Nexus Player wird da sicherlich keine Ausnahme sein. Dann geht all das geht alles da geht alles ruckzuck, Bedienung ist problemlos, ohne groß erklären. Da können auch für Familien beispielsweise dann die Familienmitglieder das benutzen, ohne dass sie jetzt sich jetzt hier im ganzen Computer auseinandersetzen müssen. Also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Vorteil, es funktioniert alles damit, ja, was man am Computer machen kann, alles. Und das ist ja eigentlich immer noch heutzutage fast alles. Aber auf der anderen Seite eben ist es trotzdem, trotz der Spezialisierung von diesen Multimedia-PCs, doch etwas komplizierter und auch manchmal etwas nervtötender. Gut. Dann bleibt noch die App der Woche, diesmal Slidris. Ein Spiel, das kein Tetris-Klon ist, aber man vielleicht im ersten Moment nachdenken könnte und könnte sagen, ja, Moment mal, da fehlt doch irgendwas. Das ist doch, was ist denn an dem Tetris falsch? Ja, eben kein Tetris. Dafür fallen nur vertikale Blockreihen herunter und man muss die so verschieben, dass eine Zeile komplett wird. Ja. Und das hört sich simpel an, ist aber ziemlich heftig, denn jeder Zug, den man macht, also jedes Verschieben eines Blockes, initiiert dann wieder eine Reihe neu, die herunterfällt. Ja. Und da gibt's halt viele kleine Blöcke. Wenn man da jetzt viele kleine Blöcke verschieben muss, dann ist der Bildschirm ruckzuck voll und das Spiel ist beendet. Ja. Deswegen muss man genau aufpassen und genau überlegen, welche Blöcke man wie verschiebt, dass es dann eben zu einer ausgefüllten Reihe kommt, um dann eben hier den Bildschirm möglichst leer zu halten damit. Ja. Also das Spiel hat was, ja, und die Idee ist nun mal jetzt nicht unbedingt sehr originell, ja, aber dadurch, dass man so ein einfaches Spielprinzip hat, aber es trotzdem ziemlich herausfordernd ist, macht es dann auch viel Spaß. Und ich denke, deswegen ist es eine App der Woche wert. Slidris von Radiant Games übrigens. Die haben noch mehr Titel gemacht, meistens so, solche Pixelkracher, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, hier bei dem Slidris für 1,48 € kann man sicherlich nichts falsch machen, wenn man auf solche Spiele steht. Video gibt es hier auch in dem im Link hier in der Beschreibung bei Google Play. Und da kann man ja mal reingucken. Ich finde es ganz gut. Es gibt drei verschiedene Spielmodis: Infinite Mode, Zen Mode und Survival Mode. In Survival Mode hat man gerade mal 10 Sekunden so viel Bewegungen zu machen wie möglich und möglichst viel abzutragen. Das ist ja unglaublich. Im Zen Mode kann man dann etwas, wie der Name schon vermuten lässt, etwas die Sache etwas langsamer angehen lassen. Ja. Aber das Spiel hört auch nie auf, ja, und im Infinite Mode, da geht es einfach so weiter. Allerdings, wenn da das komplette Spielfeld voll ist, dann ist das Spiel beendet. Also Zen Mode ist das einfach für, oh, ich fange jetzt mal an hier, ne? Gut, Leute, das war's dann vom Antcast für heute. Wenn ihr wie immer Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ihr könnt mich erreichen unter Antcast, Google Plus Antcast, einfach oben eingeben, dann die Antcast Community oder eine Mail rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. Die Seite antcast.thenetcast.com haltet dann alle Links und Informationen bereit von der Sendung. Da kriegt ihr auch den GBG-Key, wenn ihr mal verschlüsselt eine Mail schicken wollt. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, das Intro und Outro zu nennen. Von Zero Project kommt die Musik und der Titel heißt Infinity. Ganz genau. Und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. traveled that world.